Kapitel 4 Bitten und Beschwerden. Es gibt keine Linsensuppe mehr. A2 Hören Sie. Welche Gerichte gibt es nicht mehr? Was bestellen die Gäste? Machen Sie Notizen. Haben Sie schon bestellt? Nein. Was empfehlen Sie? Ich kann die Lauchcremesuppe sehr empfehlen. Und der Schwertfisch schmeckt gut. Er hat keine Gräten. Die weißen Bohnen und die Kaninchenkeule sind auch vorzüglich. Aber den Thunfisch und die Putenbrust gibt es leider nicht mehr. Aha. Und was ist die Tagessuppe? Das ist die Lauchcremesuppe. Gibt es die Linsensuppe noch? Da muss ich nachfragen. Aber ich glaube, sie ist nicht mehr da. Tut mir leid, wir haben keine Linsensuppe mehr. Dann nehme ich statt Suppe den Bauernsalat. Aber ich möchte keine schwarzen Oliven. Wie bitte? Bitte nur grüne Oliven, keine schwarzen. Und dann die Kaninchenkeule. Kann ich Kartoffeln statt Polenta bekommen? Selbstverständlich. Und für Sie? Ich hätte gern einen kleinen Salat und den Thunfisch. Bedauere, wir haben keinen Thunfisch mehr. Ach, richtig. Dann nehme ich ein Steak. Wie hätten Sie es gern? Halb durchgebraten und den Salat bitte vor dem Steak. Gut. Das waren also für Sie ein Bauernsalat und die Kaninchenkeule mit Kartoffeln. Und für Sie ein kleiner Salat und das Steak.